wollte ich gern so vieles sagen, doch ich hab alles schon gesagt. X-Men 3 gesehen und du warst leider nicht da. Eigentlich wollte ich gern so vieles sagen, doch ich hab alles schon gesagt. X-Men 3 gesehen und du warst leider nicht da. Sagen, ich hab